WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder im Radio und im Fernsehen. Heute willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute am Freitag. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Ilona. Ilona ist 58. Guten Morgen, Ilona. Guten Morgen, Domian. Domian, ich wollte dir gerne über mein Leben berichten. Ja. Da habe ich vor 25 Jahren meine Eltern beide durch Suizid verloren. Sie haben sich beide erhängt und ja, meine Mutter zuerst und dann 4 Tage später mein Vater. Ja, ich wollte dir so berichten, wie ich damals das alles so empfunden habe. Ja, lass mich das mal eben sacken lassen. Beide Eltern haben sich erhängt. Ja. Und dann auch noch so kurz hintereinander. Ja, innerhalb von 4 Tagen, ja. Ich war damals 32. Und die Eltern waren wie alt? 54 waren sie beide. Warum haben die das gemacht? Zukunftsangst. Mir wurde dann später von der Psychologin erklärt, Verarmungswahn war das bei meiner Mutter. Ja, es war die Wende, ne? 91 war das, die Wende. Und ja, die waren selbstständig, hatten einen Betrieb und haben dann irgendwie, einfach die Perspektive verloren. Ne? Also irgendwie waren keine Aufträge mehr da. Wir sind in der DDR gewesen, also sind immer noch, aber. Und ja, und da hatte meine Mutter war total verzweifelt und ist auch depressiv geworden, würde ich sagen. Also glaubst du, dass die beiden das abgesprochen haben? Also das weiß ich, dass meine Mutter immer wollte, dass mein Vater mitgeht. Ich hatte ja dann noch 4 Tage Zeit mit meinem Vater. Sie haben lange Gespräche geführt, das hat er mir in den 4 Tagen erzählt. Wie hat er das denn aufgenommen, dass seine Frau sich erhängt hatte? Also er war total verzweifelt und ganz traurig und hat auch immer gesagt, er bereut das, dass er nicht mitgegangen ist. Aber nun ist es ja zu spät, jetzt hat es ja für sie keinen Sinn mehr. Und somit habe ich mich eigentlich beruhigt gefühlt. Und du hast dich in relativer Sicherheit gewogen, dass nichts weiter Schlimmes passiert. Ja, und er hat mir auch immer gesagt, das kann man ja auch niemandem antun. Ja, schon der Anblick, ich habe sie ja beide gefunden auch selbst. Und du hast sie beide erhängt, ja, gefunden? Also meine Mutter habe ich mit meinem Vater gefunden. Wo hat sie sich genau erhängt? Also in ihrem Wohnhaus mein Vater habe ich dann in seinem Betrieb mit meinem Mann gefunden. Also die Mutter im Wohnhaus, auf dem Speicher, im Keller oder wo? Auf dem Boden. Auf dem Boden. Und wir leben heute auch in dem Haus. Also ich habe es geschafft, auch dort zu leben jetzt, obwohl es schwer war. Aber das glaube ich. Das heißt, als du dort hinkamst, war die Mutter schon tot. Ja. Und diesen Anblick, so auch den Anblick des Vaters 4 Tage später, den wird man nie wieder los. Wird man nicht los, es verblassen die Bilder etwas, aber man wird nicht wieder ganz los. Jetzt erzähl doch mal weiter, wie das da mit dem Vater. Du hast eben mit ihm unterhalten und hat gesagt, naja, jetzt kann ich ja auch nicht mehr beistehen der Mutter. Damit dachtest du, er wird es nicht machen. Ja, das habe ich eigentlich gedacht. Also ich habe eigentlich fast keinen Gedanken verschwendet, dass er das auch tut. Er war eigentlich ja zuversichtlich, dass ja. Aber er hat ja da auch gesehen, was das in dir, der Tochter, ausgelöst hat. Ja, was für ein Schock, was für eine Verzweiflung. Ja, in ihm selber, ja. Er hat es ja auch selber, in ihm selber gesehen, ne? was es macht. Und und ich konnte ihm auch nie so verzeihen, dass er dann noch gegangen ist. Noch viel weniger als meiner Mutter. Mhm. Also ich habe allen beiden sehr lange nicht verziehen. Erzählst noch mal, wie es dann weiterging. Also nach 4 Tagen hat er es auch gemacht und dann hast du ihn wieder selbst gefunden. Wo und also wie? Wir hatten ihn erst mal zu uns mitgenommen. Wir haben 2 kleine Kinder noch gehabt, waren ja noch relativ jung. Und da war er praktisch bei uns und er wollte dann, da habe ich mich auch drüber gefreut, er meinte, ich gehe mal auf die Sparkasse und gucke mal nach dem Kontoauszügen. Da habe ich mir gar nichts dabei gedacht. Und Und wir hatten uns ausgemacht, er kommt zum Mittag wieder zurück. Und ja, dann ging die Zeit ein bisschen weg und irgendwie kam er nicht. Und mein Mann kam dann von Einkaufen zurück und da habe ich gesagt, dann schau doch mal, wo er ist. Und da ist er, wir haben damals gewohnt, zwei Häuser von dem Betrieb entfernt, den meine Eltern hatten. Die waren selbstständig. Und da ist er schauen gegangen, hat nur die Jacke gesehen und ist sofort zurückgekommen. Und da sind wir alle beide, irgendwie wusste er dann, es war wieder passiert. Und da haben wir ihn dann gesucht und also diese Zeit, wo man jemanden sucht, wo man weiß, er ist tot, also das kann ich gar nicht beschreiben, wie das war. Und wir dann wussten, standst du hängt irgendwo, aber wussten nicht wo. Dann sind wir in alle möglichen Räume gerannt und dann hatte er sich an so eine Wasserleitung vorm Fenster erhängt. Also über dem Fenster lief eine Wasserleitung und da hatte er das dran geknotet und da hing er dann praktisch. Und da war er auch verstorben bereits. Es war in beiden Fällen immer zu spät. Und dir war klar, während ihr gesucht habt, dass er sich erhängt hat? War dann irgendwie für uns schon klar. Also es lag die Jacke da, es lag die Uhr da, er hatte die Brille abgetan, das lag alles schon da und es lag auch ein Brief da. Also er hatte das hingelegt und Und was hat er in den Brief reingeschrieben? Also verzeiht mir, ich konnte nicht anders. Ich musste Mutti folgen, so ähnlich in dieser Art. Verzeiht mir diesen Schritt. Jetzt hast du gerade gesagt, du konntest lange nicht verzeihen und dem Vater schon gar nicht am Anfang. Ja, also ich konnte sehr lange nicht verzeihen. Ich habe mehr oder weniger viele, viele Jahre verdrängt. Hab's eigentlich immer sehr offen, bin ich mit dem Thema umgegangen. Unsere Kinder, die wussten das auch. Und was war denn die ersten Monate, die ersten Jahre, was überwog? Die Trauer, die Eltern verloren zu haben oder die Wut, dass die Eltern dir das angetan haben? Naja, eine Mischung aus beiden eigentlich. Trauer, ganz, ganz tiefe Trauer. Also man ist ja unheimlich traurig. Ich bin auch ein Einzelkind. Umso schlimmer, wenn auf einen Schlag die Eltern nicht mehr da sind und dann auf diese Art und Weise. Wie lange hat es gedauert, bis du, ich gehe mal davon aus, dass du heute eine andere Sichtweise auf die Dinge hast. Hast du heute eine andere Sichtweise? Habe ich, Wie lange hat das gedauert? Das hat, eigentlich fast, also es dauert immer noch, im Grunde verarbeitet man das ein Leben lang. Also es wird mein Leben immer die Trauer geben, ne? Also Wie siehst du es denn heute? Wie ist deine Sichtweise? Also ich habe dann verzeihen können. Ich habe dann irgendwann mal angefangen aufzuschreiben, um meinen Kindern zu sagen, warum ich immer so viel geweint habe, als sie klein waren. Mhm. Das ist ein Beweggrund gewesen, dass ich alles aufgeschrieben habe. Und durch das Schreiben habe ich das eigentlich verarbeitet. Und bin ich irgendwo dahin gekommen, wo ich mir dann gesagt habe, ich kann verzeihen. Und ich habe das Aufgeschriebene dann auch praktisch in einen Verlag geschickt und die haben mir das sogar abgenommen und ich habe das als Buch veröffentlicht. Das heißt, dieses Schreiben war dann auch eine Form von Therapie für dich, den Eltern näher zu kommen, vielleicht auch die Verzweiflung zu verstehen, denn sie haben ja offensichtlich aus tiefer Verzweiflung gehandelt. Das kann ich heute so sehen, ja. Und damals war das wahrscheinlich überhaupt nicht einsichtig für euch. Man hat damals sicher gedacht, na, das hätten wir doch zusammen hinbekommen. Ja. Aber sie haben die Welt anders erlebt und das muss man ja auch dann respektieren. Ja, sicherlich. Also es hat ja jeder seinen freien Willen, mit seinem Leben zu machen, was er möchte. Ne? Mhm. Also das muss ich auch so jetzt einfach sehen. Und glaubst du, als du damals mit deinem Vater gesprochen hast, dass er das eigentlich da auch schon fest beschlossen hatte für sich, das ein paar Tage später zu machen? Im Nachhinein die ganzen Dinge, die ich so gesehen habe, ja, denke ich schon, dass er hatte das vor. Er hatte auch, als wir mal hier im Haus waren, wo sie praktisch gewohnt haben, hat er sich auch diesen Strick mitgenommen. Obwohl ich ihn die ganze Zeit war ich bei ihm, aber er hat diesen Strick mitgenommen, mit dem er sich dann in seinen Betrieb erhängt hat. Also und das war ein paar Tage vorher. Also er hatte das vor, aber ich habe es nicht gespürt. Und diese Schuld, mit der lebt man ja dann auch. Warum habe ich es nicht gemerkt? Warum habe ich nicht aufgepasst? Ne? Ja, aber ich glaube, das ist so tief entstanden bei den beiden, dass du das sowieso nicht hättest verhindern können. Ja, das ist mir heute auch klar. Nach dem Aufschreiben und so ist mir das auch viel klarer geworden. Hattest du damals eigentlich schon Kinder? Ja, und 2 und 4 Jahre waren das. Sie haben den Enkelkindern auch die Großeltern genommen damals. Ja, und das war mir immer am schlimmsten eigentlich, dass die Kinder ohne Großeltern aufwachsen. Ja, das ist, ja, da habe ich ganz viel geweint. Und das, auch wenn man mal im Kindergarten irgendeine Feier hatte, wo Großeltern dabei waren, ich bin immer dann, musste mit Tränen irgendwie zur Seite gehen, weil mir das so leid tat. Für die Kinder und auch für die Großeltern, ne? Natürlich, ja. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du heute in diesem Haus wohnst, wo deine Mutter sich auf dem Boden erhängt hat. Ja, ja. Wie geht das? Ja, einfach nur für die Kinder. Ich habe immer viel die kleinen Hände der Kinder gesehen. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, ja, das ist ein Haus mit Grundstück und Garten und so sowas. Wir haben in einer normalen Wohnung gewohnt. Mhm. Und ich habe mir dann gesagt, für die Kinder musst du da hinziehen. Mhm. Und kannst das habe ich dann auch geschafft. Und ich bin froh und glücklich heute hier. Ganz. Ah ja. Hey, kannst du ganz normal auf den Boden gehen und da oben Wäsche aufhängen oder irgendwas machen? Erst nicht. Ich bin immer, die Bodentür musste immer zugeschlossen sein. Und ich bin immer vorbeigegangen und hatte immer so ein gemischtes Gefühl. Wir haben dann irgendwann das Dach gedeckt, haben eine Gaube reinsetzen lassen, so dass Licht in den Boden fällt. Mhm, und somit war das für mich wieder was anderes. Also wir haben viele Veränderungen gemacht, sodass ich auch hier leben kann. Das ist ja eine ganz, ganz heftige Geschichte, Ilona. Und das tut mir sehr, sehr leid, was du damals mitgemacht hast. Mir tun aber auch deine Eltern leid, dass sie in so einer schlimmen Lebenslage waren, dass sie dieses drastische Mittel ergriffen haben. Aber umso schöner, dass du dann durch das Schreiben deines Buches einen gewissen Frieden gefunden hast mit der ganzen Geschichte. Und ich habe es auch aufgeschrieben, vor allen Dingen auch auch, ich habe gemerkt, diese Suizid ist ein riesengroßes Tabuthema. Mhm. Leute gehen auf der anderen Straßenseite, um einen auszuweichen und so. Mhm. Und das ich habe auch vieles darin auch aufgeschrieben, weil ich eben einfach auch dieses Tabuthema aufbrechen möchte irgendwo, so ein bisschen, dass in der Öffentlichkeit auch mehr Sensibilität und so. Deswegen habe ich es dann auch veröffentlicht. Und somit ist das auch ein kleiner Beitrag, dass du hier angerufen hast, auch dazu, dass man da auch noch anders drüber nachdenkt als vielleicht bislang. Darf ich den Titel noch nennen von dem Buch? Bitte? Darf ich den Titel von dem Buch noch nennen? Ja, okay, sag ihn. Es heißt Schattenjahre, falls irgendjemand das interessiert, ja. Ilona, dann danke ich dir für deinen Anruf. Freue mich, dass es dir besser geht und wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Gut, dankeschön. Auf Wiederhören, Ilona. Deine Sendung ist einfach toll. Die hat mir auch in der Zeit sehr viel geholfen. Ich habe oft weinend davor gesessen und wenn ähnliche Schicksale waren und so. Ja, also ja, du machst ja leider nicht weiter, aber es ist toll gewesen, deine. Dankeschön, Ilona. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Okay. Mach's gut. Tschüss. Tschüss, Ilona. Ciao. 0800 220 5050. So erreicht ihr uns kostenfrei. Hier ist Christopher, 27. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Christopher, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Es ist ziemlich abgefahren, mit dir zu sprechen. Du bist der absolute Knaller. Eure Sendung ist so spitze. Ich will gar nicht wissen, wie vielen Menschen ihr schon das Leben gerettet habt. Also jetzt nicht nur geholfen, sondern wirklich die kurz vorm Selbstmord standen und sich die Sache dann nochmal anders überlegt haben. Also Hut ab, wirklich. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Aber was ist dein Thema? Weswegen rufst du an, Christopher? Mein Thema ist die unglaubliche Verschwendung von Lebensmitteln auf der ganzen Welt, also beziehungsweise in den westlichen Ländern, beziehungsweise Stichwort Containern. Container, was meinst du damit? Containern ist ein Begriff, das heißt, dass Jugendliche oder eigentlich Menschen aller Altersgruppen sich nachts treffen, um in die Container von Supermärkten einzusteigen, um da Lebensmittel rauszuholen, die noch völlig intakt sind. Mhm. Und ich habe das im Fernsehen auch schon ein paar Mal gesehen, da sind ja richtig absolut gute Sachen werden weggeschmissen. Und absolut, super gute Sachen. Mhm. Also teilweise auch Sachen, die erst in 2 Tagen ablaufen, die aber halt nicht mehr ins Supermarktregal passen, weil die Leute halt dann denken, okay, das läuft ja eh gleich ab, dann kaufe ich es nicht mehr und deswegen werfen die es dann in die Tonne. Ich denke es auch immer, wenn ich auf Reisen bin und in Hotels das sehe, wenn die großen Buffets aufgefahren werden, wie viel da übrig bleibt und was dann hinterher alles weggeschmissen wird und das jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag. Oder auf Kreuzfahrtschiffen, wo auch Unmengen von guten Lebensmitteln vernichtet werden. Das ist eine große Schande, das finde ich auch. Das ist so abgefahren. Also teilweise, wenn wir ins Containern gehen und dann in die Müllcontainer der Supermärkte gucken und da so viel Zeug drin ist und dann denken wir uns immer, okay, und das ist jetzt ein Supermarkt von unserer Stadt, der es ungefähr 20 gibt. Und das ist nur eine Stadt in Deutschland. Genau. Jetzt rechnet es auf Deutschland hoch und rechnet es auf die EU hoch. ja, auf die EU oder die westliche Welt hoch. Ja, genau. Das sind unglaubliche Mengen. Mhm. Also es ist unvorstellbar. Also du containerst, wie man das so ausdrückt, täglich oder öfter zumindest? Ja, also ich habe vor 3 Wochen angefangen. Und zwar war ich mit einer Freundin morgens im Supermarkt. Mhm. Und wir wollten Sachen fürs Frühstück kaufen, weil wir zusammen frühstücken wollten. Und da sind wir an den Avocados vorbeigegangen und haben dann halt so ein bisschen auf den rumgedrückt. Und dann habe ich gedacht so, weißt du, was schade ist, Dani? Diese Avocados, die jetzt schon relativ überreif sind, die sind heute Abend im Container mhm. und werden einfach weggeworfen. Mhm. Und das wäre so geil, wenn wir da dran könnten. Mhm. Und dann hatte sie gesagt, ja, das wäre wirklich total super. Ich suche schon die ganze Zeit Leute, die mitgehen Containern, aber keiner hat Bock und allen ist es zu gefährlich. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, weißt du was? Und ich suche auch Leute, die Lust haben zu Containern. Ich wusste gar nicht, dass du das auch willst. Was für ein Zufall. Dann lass doch einfach zusammen gehen. Und dann hat sie gemeint, ja, schon, das können wir mal irgendwann machen. Und dann habe ich gemeint, nee, kommt nicht irgendwann, dann wird es wieder nichts, lass uns heute Abend gehen. Mhm. Und dann haben wir uns mittags ins Auto gesetzt und sind so die ganzen Supermärkte in der Umgebung abgefahren und haben halt geguckt, wo die Container verschlossen sind. Und ja, findet man die überhaupt? Oder sind die mittlerweile so versteckt, dass man da gar nicht mehr groß richtig rankommt? Man muss schon ein bisschen gucken. Also wir sind 5, 6 Supermärkte abgefahren. In 4 Supermärkten waren sie hinter Schloss und Riegel, also teilweise im Markt drin oder in so einer extra Box im Außenbereich, die halt komplett vergittert ist. Aber bei 2 Supermärkten haben wir gesehen, dass die einfach draußen steht und dass man da dran kann, ohne über einen Zaun klettern zu müssen. Das ist nicht legal, ne? Oder wie, ist das eine Grauzone? Ja, ich weiß es nicht so hundertprozentig, aber es ist leider, glaube ich, keine Grauzone, sondern es ist in dem Moment, wo es halt im Container ist, gehört es noch der Firma, beziehungsweise dann schon der Abfallbehörde, der Abfallbeseitigungsbehörde. Und vor allen Dingen, ihr begeht ja Hausfriedensbruch in einigen Fällen vielleicht, wo ihr dann auf das Gelände des Supermarktes geht, um dort das Ding aufzumachen. Ja, das ist richtig. Also, das würdest du in Kauf nehmen? Würdet ihr in Kauf nehmen, dass ihr da irgendwann mal eine fette Anzeige am Hals habt? Die würde ich sowas von in Kauf nehmen. Habt ihr mal kommuniziert mit anderen Leuten, die das auch machen und welche Erfahrungen die gemacht haben mit geschnappt werden und Illegalität und so weiter? Das kann ich dir eigentlich nur aus Dokus berichten, die ich selber gesehen habe. Aber ich habe also leider keine Connection zu anderen Containerern oder wie man die nennt, wie man uns nennt. Ja. Wie kommt es, Christopher, dass sich dieses Thema so sehr umtreibt? Eigentlich hat es angefangen, als ich ganz normal im Supermarkt einkaufen war und mir gedacht habe, also ich versuche halt eben mit relativ offenen Augen durchs Leben zu gehen und immer halt auch schon einen Schritt vorauszudenken und es fliegt immer so viel weg. Also da habe ich gedacht, so, das kann nicht wahr sein, dass das alles im Müll landet. Und also ich meine, es hungern so verdammt viele Leute auf der Welt und wir haben so eine Überproduktion von Lebensmitteln. Das ist, wenn man sich vorstellt, also wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, es landen 60% der hergestellten Lebensmittel im Müll. 60, also wirklich. Weißt du, was aber das Schlimme ist? Dass es eben nicht nur die Lebensmittel sind, sondern dass es fast unser gesellschaftlicher Konsens ist, im Überfluss zu leben. Dass wir alle gar nicht mehr, wenn ich so meine Mutter erzählen höre von früher, die auf alles geachtet hat, wurden die Socken auch noch gestopft und wurden sie auch nochmal gestopft und Essen wurde sowieso weggeschmissen. Heute ist alles nur kurzlebig und sofort wird wieder was Neues. Ein Handy hat man, weiß ich, ein Jahr oder vielleicht 2 Jahre, da kommt ein neues. Ja, obwohl das Gerät eigentlich nur gut ist und auch noch eine ganze Weile funktionieren würde. Ja, willkommen in der Wegwerfgesellschaft. Genau. Da gibt es diese Drecks-Billig-Textilmarken, die großen Kaufhäuser, wo ich neulich mitbekommen habe von einer Weile, dass da junge Leute sich Socken und Unterhosen einkaufen und der eine zum anderen sagt, ach, die wasche ich gar nicht mehr, die schmeiße ich weg, wenn ich sie getragen habe, weil die so billig sind. Genau so ist es. Ist das nicht schlimm? Genau so ist es. Es ist krank. Also das betrifft, wie gesagt, nicht nur die Lebensmittel, sondern es ist eine Grundlebenseinstellung, die sich breit gemacht hat in der westlichen Welt. Korrekt, ja. Und also ich bin zum Beispiel auch Vegetarier seit, also keine Ahnung, 10 Jahren oder sowas. Und wenn wir halt dann teilweise in die Container gucken und sehen dann große Mengen Fleisch, die da drin liegen, dann lange ich mir halt auch an den Kopf und denke so, also die ganze Geschichte mit Massentierhaltung und so, da braucht man nicht drüber zu reden, das ist eh schlimm genug. Aber dass diese Tiere geboren werden, um die Hölle zu durchleben in diesen Zucht betrieben und dann im Müll zu landen. Das muss man sich reinziehen. Das muss man sich echt reinziehen. Hast du doch eventuell ein bisschen Angst, dass du dir da irgendwas holen könntest, was dann vielleicht doch abgelaufen ist oder schlecht geworden ist, verschimmelt ist? Braucht man eigentlich nicht, weil da ist zwar auch allerhand verschimmeltes Zeug drin, wenn es irgendwie schon ein paar Tage alt ist oder so, aber da, also wir holen teilweise auch frisch verpackte Sachen raus, die also noch komplett umhüllt sind mit einer Schutzfolie und die teilweise erst in 3-4 Tagen ablaufen. Mhm. Also kurz bevor wir jetzt angefangen haben zu telefonieren, habe ich ein Sandwich gegessen mit Käse und mit veganer Wurst und es war komplett alles aus dem Müll. Okay, Ketchup und Mayo habe ich drauf gemacht. Wer weiß, was in einer Stunde los ist bei dir, dann sitzt du nur auf dem Klo. Nein, wahrscheinlich nicht. Nee, also ich habe wirklich auf die Verfallsdaten geachtet. Die sind alle noch super im Rahmen gewesen. Und vor allem dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, wie man es nennt, das wird von der Industrie vorgeschrieben, nicht vom Staat. Mhm. Und die Industrie will natürlich, dass wir so viel kaufen wie möglich. Das heißt, dass der Rubel rollt. Das heißt, wenn die das Mindesthaltbarkeitsdatum relativ kurz ansetzen, dann verdirbt es natürlich auch beim Endverbraucher schneller zu Hause. Mhm. Das heißt, man wirft es schneller weg, wenn es dann nicht mehr in Anführungszeichen in Ordnung ist, und dann kauft man es natürlich neu. Also Christopher, ich freue mich, dass du zu dem Thema angerufen hast. Ich glaube, da kann man nur im Kleinen gegenwirken, gegen diese Verschwendungssucht überall, indem man selbst ein Beispiel gibt in seinem eigenen Leben, dass man einfach anders lebt. Und je mehr Leute anders leben, desto höher auch die Hoffnung, dass sich vielleicht im großen gesellschaftlichen Stil sich auch etwas verändern wird. Ja, ich hatte euch vorhin ja kurz eine E-Mail geschrieben und weil ich hatte vorhin, als ich dieses Zeug wieder aus der Tonne geholt habe, habe ich gedacht, so, das ist so verdammt schade und es ist eigentlich auch schade, dass so wenig Leute wissen, was los ist. Und ich habe gehofft, dass allein die Leute, die zuhören, und ich weiß, dass du verdammt viele Fans hast, das heißt, es werden ziemlich viele Leute zuhören, einfach ein bisschen bewusster mit den Lebensmitteln umgehen und auch eventuell mal gucken, so ist es wirklich schon schlecht, muss ich es wegwerfen und was kaufe ich überhaupt? Ja, insofern danke für deinen Anruf, sehr gutes Thema und dir alles Gute, Christopher. Du bist ein super Typ, Mann, wirklich. Weitermachen, bis zum Dezember. Dankeschön. Christopher, ciao, tschüss. Also hau rein, ne? Tschüss. Ciao. Und hier ist Linda. Linda ist 47. Guten Morgen, Linda. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Linda. Weswegen rufst du an? Ja, wir hatten ja schon mal über die Trauerbewältigung gesprochen, was meinen Vater anbetrifft. Das ist am Dienstag gewesen, da hatte ich dich schon mal angerufen. Und ich habe mir jetzt mal so Gedanken darüber gemacht, über das, was du so gesagt hast. Wann haben wir miteinander telefoniert? Am Dienstag. Am Dienstag, in dieser Woche? Ja. Sag mir noch mal ein paar Stichworte zum Thema. Da ging es darum, dass ich mit der Bewältigung der Trauer nicht zurechtkomme und dass ich meinem Vater das Versprechen im Sterbebett gegeben habe, mich um meine Mutter zu kümmern. Ah, natürlich, ja, ja, klar, natürlich, ja, ja. Ja. Ich habe mir darüber wirklich Gedanken gemacht, was du mir gesagt hast und auch was dein Team mit mir besprochen hat. Also erstes muss ich mal sagen. Also wir sagen mal eben kurz noch für die Leute, die da nicht bei waren. Dein Vater ist gestorben vor kurzem. Am 31. August. Genau. Ja. Du hattest eine sehr enge Verbindung zu dem Vater. Ja. Und die Mutter interessiert sich nicht so sehr dafür, dass der Vater nun tot ist, sondern der geht's eher darum, wer fährt das Wohnmobil demnächst. Genau. Aber ihr wohnt in einem Haus zusammen. Und ich hatte sogar, gesagt, am besten ist es, wenn ihr euch trennen würdet. Aber da hast du gesagt, ich habe meinem Papa versprochen, mich um die Mutter zu kümmern. Also kann ich nicht aus dem Haus raus und man läuft sich ständig über den Weg. Und das war für dich ein großes Problem. Ja. So war es. Also erzähl weiter. Ja, du musst hier erstmal sagen, also was die Ilona vorhin erzählt hat, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich mir das angehört. Ich habe gedacht, mir gefriert das Blut in den Adern. Also, gut ab, was diese Familie durchgemacht hat. Aber gut, ich sag mal, in seiner eigenen Not denkt man meistens nicht über die Not der anderen nach. Mhm. Ich hatte jetzt inzwischen ein Gespräch mit meiner Mutter. Mhm. Ich habe ihr versucht, das so zu erklären, dass eben unsere Formen der Trauer nicht zusammenpassen und dass dahingehend jeder seinen eigenen Weg gehen muss. Mhm. Ich bin da erst auf Unverständnis gestoßen. Ja. weil sie ja eigentlich um den gleichen Menschen trauern, aber der Mensch an sich, also mein Vater, der hatte für jeden von uns eine andere Wertigkeit. Mhm. Und es ist mir wirklich nach unserem Gespräch wirklich bewusst geworden, dass man diese beiden Komponenten nicht zusammenkriegt. Mhm. Wie hat sie denn darauf dann letztendlich reagiert, als du das gesagt hast? Das war, ja, wie gesagt, erstmal Unverständnis. Mhm. Und natürlich auch dieses Begreifen, was ich versucht habe, ihr zu erklären, das war natürlich überhaupt nicht gegeben. Also ich habe immer so das Gefühl, sie macht sich gar nicht die Mühe, zu verstehen, was ich hier sage. Ich meine, ich bin ihre einzige Tochter. Mhm. Ich weiß auch, dass sie an mir hängt, aber nicht an mir hängt als Mensch, sondern an mir hängt als Hilfe. Mhm. Habt ihr denn eine Lösung gefunden, wie ihr das hinbekommt? Ja, ich habe für mich eine Lösung gefunden. Ich habe für mich entschieden, dass ich meine Trauerarbeit für mich selbst bewältigen werde. Mhm. Ich habe mich auch darum gekümmert, um eine psychologische Beratung zu bekommen. Das hatten wir dir ja auch empfohlen. Genau, das habt ihr mir empfohlen und ich habe da auch eine große Unterstützung durch dein Team gehabt. Mhm. Ich habe da am Dienstag den ersten Termin. Mhm. Oh, das ist ja super. Das ist ja, ja toll. Das heißt, das Ziel ist ja, worüber wir auch gesprochen haben, dass du dich abgrenzt. Ja. Dass du deine, genau wie du es gerade gesagt hast, dass du deine Trauer lebst und dass ihr irgendwie einen Modus findet, dass ihr beide in dem Haus leben könnt. Ja. Und du meinst, du bist guter Dinge, dass das klappt. Ich meine, das wird die Zeit zeigen. Ich kann ja heute nicht sagen, in welche Richtung die Entwicklung von mir geht oder die Entwicklung meiner Mutter geht. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß ja nicht, wie, ich sage jetzt mal, das Leben danach aussieht, weil für mich ist es ja noch gar nicht das Leben danach. Mhm. Also, wie gesagt, ich habe das ja auch am Dienstag schon gesagt, ich kann das für mich selbst noch gar nicht begreifen, dass mein Vater wirklich nie wiederkommt. Ich sitze jetzt auch in meiner Küche, habe meinen Vater vor mir stehen, rede mit dir. Mhm. Es ist so, als wenn er mir gegenüber sitzt und mir zuhört, was ich dir gerade erzähle. Also, Linda, das ist jetzt ein erster Schritt, der vielleicht einen gewissen Erfolg verspricht, den du getan hast. Ich danke dir für die Rückmeldung, danke dir herzlich für die Rückmeldung und hoffe sehr, dass das gut weiter vorangeht und dass du deinen Weg gehen kannst, ohne dass du zu sehr irritiert wirst von der Mutter. Ja, bei mir ist immer das Problem, ich sag mal, ich nehme ja schon seit Jahren auch Antidepressiva, weil ich mal eine sehr große Depression hatte. Mhm. Das hilft mir jetzt natürlich auch ein bisschen, weil da auch ein Medikament bei ist, was so das Unterbewusstsein ein bisschen ausschaltet. Ja, okay, das sind dann noch so zusätzliche Hilfsmittel, die dazukommen. Ja, sicherlich. Liebe Linda, danke für diese Rückmeldung und ich drücke dir die Daumen, dass es weiter funktioniert und dass du es schaffst. Jan, ich wollte noch mal sagen, also ich sag mal, du und auch dein Team, ihr seid wirklich super. Also, Dankeschön. Es ist wirklich eine große Hilfe, dass man mit euch reden kann. Danke, vielen, vielen Dank, Linda. Und ich drücke die Daumen und alles Gute. Ja, sehr gerne. Tschüss, Dankeschön, ciao. Jan. Tschüss. 1.29 Uhr haben wir. Und ich möchte euch gerne unser Thema sagen, nächste Woche. Nächste Woche heißt das Thema Geschwister. Und ich möchte gerne mit Geschwistern reden, die sich entweder hassen, aber wirklich hassen, oder die sich lieben, aber wirklich lieben. Also welche besondere Geschichte habt ihr mit euren Geschwistern schon erlebt? Also zum Beispiel Erbstreitigkeiten, Missbrauch, wurden vielleicht Partner ausgespannt oder das Leben gerettet? Vielleicht hat euer Bruder, eure Schwester euch eine Niere gespendet oder dergleichen. Gibt es vielleicht eine lebenslange Feindschaft zwischen einem von euren Geschwistern und euch? Oder habt ihr sogar eine intime Beziehung zu Bruder oder zu Schwester? Eine Liebesbeziehung, eine sexuelle Beziehung? Geschwister heißt das Thema. Und wenn ihr gerne mitmachen wollt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dann meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung an. Geschwister, nächste Woche, freie Themennacht, heute Nacht. Und ich bin verbunden mit dem Wieland, 18 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, sag ich mal, oder guten Abend oder wie auch immer, das ist ja irrelevant, sag ich mal. Ich sage immer guten Morgen, hallo Wieland. Ja, okay, gut, ja, genau, guten Morgen. 18 Jahre, das stimmt. Ja, ja, genau. Weswegen rufst du an, Wieland? Mein Thema ist, sage ich jetzt einfach mal, dass man zum Teil auch falsch über die Antifa denkt. Ich bin Anhänger der Antifa oder ich bewege mich in Kreisen der Antifa. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff dir was sagt. Nee, oder? Natürlich. Okay, der weiß man ja nicht. Weiß man ja nicht. Ja. Kann ja immer wieder sein. Erklär du es mal, eben vielleicht für die Leute, die es nicht kennen. Was ist Antifa? Genau. Die Antifa ist die antifaschistische Aktion oder auch Bewegung. Und der Leitsatz oder ich sag mal die Leitidee dahinter ist folgende. Und zwar den Menschen klarzumachen, dass Faschismus, ob es jetzt Rassismus ist, Sexismus oder generelle Diskriminierung halt nicht in Ordnung ist. Mhm. Seht ihr auch, dass es Faschismus aus allen Seiten, von allen Seiten geben kann, dass es auch roten Faschismus gibt? Denke ich schon. Also es kann, das ist ja so eine Sache wie, es gibt nicht nur eine Art von Intelligenz, es ist ja auch so eine Sache. Mhm. Ich denke mal, auch Faschismus ist so ein breites Spektrum, es ist ja ein Oberbegriff für viele Sachen, die ich ja auch gerade schon aufgezählt habe. Mhm. Und ich denke mal, es gibt überall Faschismus, es kann überall in Faschismus auch entstehen. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, dass aus Leuten, die halt faschistisch denken, dass die Grundidee, warum sie so denken, eigentlich gar nicht so schlimm ist, sondern dass sie halt auch wirklich eigentlich das anders meinen, als sie es nachher raustragen. Das ist ja noch wohlwollend interpretiert. Ja, genau. Es gibt halt auch, wie man das halt öfter in den Medien mitkriegt, halt die, sag mal, die bösen Antifas, die halt die Autos zerstören, die Mülltonnen umschmeißen, anzünden. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also das Grundanliegen ist natürlich sehr gut und toll. Aber es gibt sicher da auch wieder Randbereiche, die genau solche Sachen machen und dadurch das Image der Antifa kaputt machen oder beschädigen. Ja, das ist, und zwar, es ist halt so ein, sag ich mal, ein alter, glaube nicht, aber ein altes Bild, sag ich mal, ein altes Bild, und zwar, dass die Intention dahinter der Antifa ist halt, den Gruppen nahezubringen oder den Gruppierungen nahezubringen, was die Antifa sagen möchte, was Faschismus ist, und dass, egal ob es jetzt eine Gruppierung oder eine Zusammenstellung von Menschen ist, die einer Ideologie oder ein Verständnis oder eine Ansicht von Vorkommnissen verschiedener Situationen nachgehen. Machen wir es nicht zu kompliziert und nicht zu theoretisch. Sorry, Was will die Antifa damit sagen, wenn sie Autos anzündet? Das ist ja wahrscheinlich einfach nur so das gleiche Prinzip wie ein Sohn ist sauer auf seinen Vater und schnauzt ihn an und wird laut, und der Vater wird auch laut. Und so ist es, wenn Rechtsextreme auf die Straße gehen und einem mit Gewalt androhen oder gewalttätig auch werden, so werden auch die Antifas zum Teil gewalttätig. Weil, rechtfertigst du das? Nein, das ist eine gute Frage. Natürlich ist es natürlich dann besser in der Metapher, die ich schon benutzt habe, dass der Vater dann ruhig bleiben würde, sag ich jetzt mal. Aber das ist natürlich moralisch gesehen besser. Aber es ist halt immer so, ist genauso wie der Spruch, ein Schlag auf den Hinterkopf kann das Denkvermögen erhöhen. Und so sehe ich das auch. Also ich glaube nicht, dass man unbedingt auf die Straße gehen muss, um Menschen zu verprügeln, damit sie es verstehen. Mhm. Aber man kann es halt versuchen, die ganze Zeit verbal und still sitzend auf dem Boden und warten. Aber höre ich daraus, dass du dann doch dass du es nicht billigst, aber doch ein gewisses Interesse, ein gewisses Verständnis hast? Also ich habe kein Interesse daran, jemanden gewalttätig zu verletzen. Hm. Aber ich habe, ich kann es nachvollziehen, warum viele aus dem Antifa-Bereich so denken. Okay. Was machst du? Wie bist du aktiv? Als Antifa, sag ich jetzt mal. Ich meine, das ist ja keine Stiftung, in der man sich einträgt oder bewirbt. Das ist ja eine Sache, eine Lebenseinstellung, zu der man sich entschließt, auch ganz offen zu entschließt. Und ich bin dadurch durch zum Teil Schulkameraden, Freunde, Geschwister und so weiter, bin ich halt darauf gekommen, dass ich finde, das ist eine gute Bewegung. Okay, aber sag mal ein paar Beispiele, was du so in deiner, du verbringst wahrscheinlich Freizeit mit den Leuten, mit den Kollegen. Was macht ihr und wo engagierst du dich? Wie ich mich engagiere, ist einfach in Sachen zum Beispiel wie im Corn Act. Das ist eine Aktion von einer Antifa-Kneipe in Köln zum Beispiel, wo man sich halt trifft, wo man Themen bespricht auch zum Teil. Man bespricht, auf welche Demos man geht, und da mache ich auch viel. Ich gehe öfter auf Demos, sobald ich es kann. Mhm. Meistens dann halt auch Sachen auf Festivals, wo man sich trifft und so weiter, um einfach darüber zu reden, ob es besser ist, mit Leuten zu reden, die halt auch zum Teil recht sind, ja. Um mit denen einfach mal ein Gespräch zu führen und zu verstehen, wie sehen die das? Ja, das finde ich einen guten Ansatz. Wenn ihr darüber sprecht, dass ihr zu einer Demo gehen wollt, werden da schon so Verhaltensregeln abgesprochen, dass man sagt, also auf keinen Fall werden wir handgreiflich, sondern wir machen das und das und das? Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber nein, das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Man muss es einfach mal so sehen, es gibt sehr, sehr viele Leute, die in der Antifa sind. In Deutschland. Und ich kann da nicht für jeden sprechen, ich kann mal so meinen Teil erzählen. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt, sag ich mal, wenn ich bei sowas mitmache, dann ist es halt so, wir gehen dahin, sag ich mal, ich nehme jetzt zwei Freunde mit, die sind auch in dem Bereich und meistens ist es dann so, die Demo, sag ich mal, ist schon im vollen Gange. Dann stellen wir uns zu den Leuten und die haben ja ihre Sprüche, die haben ihre Ausrufe und bei denen ist es halt einfach so, dass wir schreien da mit, sag ich jetzt mal, ganz blöd. Wir reden mit denen mit und unterhalten uns mit denen und okay, aber du würdest keine Steine werfen oder irgendwelche anderen Sachen machen? Na, ich möchte jetzt keine Sachbeschädigung begehen, einfach nur, um meine Wut rauszulassen. Mhm. Und wenn mich ja, bitte. Ja. Wenn ich jetzt, sag ich mal, wenn mich ein Recht zum Beispiel angreifen würde bei einer Demo, dann würde ich mich auf jeden Fall wehren. Und wenn ich ihn dabei verletzen muss, ist mir das eigentlich, jetzt blöd gesagt, aber wirklich scheißegal. Wenn du angegriffen würdest? Ja. Mhm. Man könnte ja auch weggehen. Ja, natürlich. Das ist aber bei einer Demonstration nicht so leicht. Naja, vielleicht besser als sich prügeln. Aber egal. Ja, gut. Du hast gerade gesagt, dass du Gespräche führst mit rechtsorientierten Menschen. Oder führen möchtest. Ja, genau. Hast du wirklich schon mal welche geführt, solche Gespräche? Das klingt jetzt, als hätte ich mit Aliens geredet. Natürlich, klar. Naja, nun gut, aber ich könnte mir vorstellen, so einfach ist das nicht, diese Gruppen zusammenzubringen. Nee, da hast du recht, klar. Was? Das ist auch meistens zufällig passiert. Zum Beispiel ist es durch eine Situation gekommen, dass ich durch Freunde, deren Freunde, die sind zum Beispiel rechtsorientiert. Und die Zwischenbasis, also mein Freund war halt einfach nicht politisch interessiert. Und so kam ich mal ins Gespräch mit dem Freund vom Freund. Und der hat mich mal gefragt, ey, wie siehst du das oder wieso bist du überhaupt rechts geworden? Und der hat mir dann auch erklärt, was da für verschiedene Sachen gibt und wieso und warum und ja. Hat dieses Gespräch etwas bewirkt? Bei mir? Bei ihm? Oder bei dir? Bei mir hat es jetzt nicht wirklich was geändert, außer dass ich mehr Erfahrung hatte darüber. Glaubst du denn, dass du ihn erreicht hast mit deinen Argumenten? Ich habe ja keine Argumente benutzt in dem Sinne, um ihn zu überzeugen, dass das, was er tut, falsch ist. Ich habe mir angehört, was er gesagt hat. Und ja, aber wenn man diskutiert, dann benutzt man auch Argumente. Wenn man politisch diskutiert, hat man Argumente. Ja, das ist schon richtig. Ich habe aber nicht versucht, ihn von meiner Meinung zu überzeugen und ihn sozusagen auf meine Seite zu ziehen, sondern ich habe in erster Sicht habe ich mir angehört, was er sagen will und wie er denkt. Und dann habe ich ihm gesagt, wie ich darüber denke und was ich sagen will. Und ihr habt und euch dann, das war ein ruhiges Gespräch? Es war erstmal ein ruhiges Gespräch und dann gab es natürlich so ein paar Sachen, da waren wir uns nicht einig. Das ist ja natürlich auch selbstverständlich. Wir sind ja verschiedene Ansichten. Ja. Da kann es ja auch nicht immer einig sein. Wieland, was steht als nächstes an? Für die nächste, sag ich mal, Aktion, sag ich jetzt mal. Ja, zum Beispiel. Für mich geht jetzt erstmal an, mehr in der Flüchtlingssache zu arbeiten, möchte ich ganz gerne. Also ich möchte mich mehr mit Flüchtlingen beschäftigen, denen helfen, im Alltag in Deutschland klarzukommen. Ja. Und auch, dass ich habe viele Freunde zum Beispiel, ein guter Freund von mir, Sunny, der ist, der tut auch viel, sehr viel, ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch, der hilft auch viel den Flüchtlingen, der arbeitet viel mit Flüchtlingen. Okay, das ist für dich dein Vorhaben, dass du demnächst auch in diesem Bereich arbeitest. Das ist natürlich sehr gut. Wieland, ich danke dir, dass du angerufen hast und dieses Thema auch mal, ich glaube, da haben wir so hier noch gar nicht groß drüber gesprochen in der Sendung. Nee. Vielen Dank, finde ich sehr nett. Ja, kein und Problem. Alles Gute und Dankeschön. Sei engagiert, aber gewaltfrei. Ja, okay. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, Patrick ist hier, Patrick ist 31, guten Morgen. Morgen. Hallo Patrick, weswegen rufst du an? Ich rufe an wegen der Nervenerkrankung. Ich habe eine Nervenerkrankung an den Beinen. Mhm. Die Nervenerkrankung heißt Neuropathie. Neuropathie. Neuropathie, ja. Beschreibt mal die Erkrankung. Na, das, ich kipp um und die Beine, die kippen zusammen. Achso, das heißt, du hast keinen Halt. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nein, ich spreche bei meinem Handy. Okay. Das heißt, du hast keinen Halt in deinen Beinen mehr, die Muskulatur funktioniert nicht. Genau, ganz genau. Und das bezieht sich nur und ausschließlich auf die Beine? Ja, genau, das ist richtig. Seit wann hast du diese Erkrankung schon? Seit 2008. Was ist das für eine Erkrankung? Das ist eine Nervenerkrankung. Du kennst eine Stromuntersuchung vom Neurologen. Mhm. Ja, kenne ich. Genau. Ja, genau. Wenn du zum Beispiel eine Stromuntersuchung hast, dann machst du 220 Volt, dann merkst du was davon. Mhm. Ich merke davon gar nichts. Das klingt ja nach einer Lähmung. Das ist eine Lähmung. Das ist eine Lähmung. Ja, ich laufe auf Krücken und ich war 2013 in der Reha-Klinik, eine Spezialreha, ja? Von mir, von meinem Zuhause weg, ca. 300 Kilometer weg, weit weg gewesen. Mhm. Und auf jeden Fall, ich war da 6 Wochen da. Mhm. Und seit damals der Professor hat zu mir gesagt, ja, wir haben irgendwann bald im Rollstuhl, wenn sie, ne, also. Also, dass du irgendwann bald im Rollstuhl landen wirst. Ja, genau. Genau das, ganz genau. Und also das hat jetzt große Angst. Ja, das verstehe ich. Das heißt, man kann eigentlich medikamentös, therapeutisch gar nichts groß machen. Nein, nur krankenlassig nur. Und du musst dich deinem Schicksal ergeben und das schreitet einfach fort. Ja, genau. Ich laufe auf Krücken manchmal auch rum. Mhm. Ich verliere auch schnell das Fleischgewicht. Mhm. Ich habe 2 Jahre gekämpft, dass ich eine Erdgeschosswohnung kriege. 2 Jahre gekämpft. Aber die hast du jetzt? Ja, die habe ich jetzt. Das ja, ist schon gut. Bist du in einer Beziehung? Nein, leider nicht. Hat das damit zu tun? Nein. Nein, ich war 5 Jahre mit einer Frau zusammen und ich hatte eine wunderschöne Zeit mit der gehabt. Mhm. Aber das ist vorbei leider, ne? Mhm. Kann man nichts machen, ne? Kannst du denn noch arbeiten? Geht das? Ja, in Gipsen nur, ne? Das nicht heißt, du hast zufälligerweise einen Job, wo, den man im Sitzen ausüben kann. Ja, genau. Ja. Ich arbeite eigentlich im Maschinenbereich, aber ich arbeite jetzt im Büro. Mhm. Ja, leider. Aber ich bin mal froh, dass er meinen Chef nicht gesagt hat, Patrick, komm, bist gekündigt und geh am besten, ne? Oder weiß der Geier was, ne? Ist so. Was ist deine größte Angst, wenn es so weit kommt, dass du im Rollstuhl sitzen musst? Wovor hast du dann am meisten Angst? Ich weiß es nicht. Also meine größte Angst ist, dass ich nicht mehr laufen kann. Das ist meine größte Angst. Und dann natürlich nicht so beweglich bist und die Freiheit nicht so hast. Ja. Als Krankenhaus wollte mich schon 2013 schon dabei versteifen lassen, alle beide. Mhm. Und habe ich gedacht, nein. Ich habe direkt abgelehnt. Ich lag 2014 im Krankenhaus, 2015 und 2016 auch im Krankenhaus, weil ich nicht mehr laufen kann. Ist das eine Autoimmunerkrankung? Weißt du das? Nein, das weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß nur, dass das eine Nervenerkrankung ist. Mein Fuß, der ist taub. Mhm. Ich merke davon gar nichts. Mhm. Und das ist wohl leider so. Hast du mal versucht, Kontakt aufzunehmen mit anderen Menschen, die auch diese Erkrankung haben? Ja, habe ich. Gibt es da einen Austausch? Ja, wir tauschen uns manchmal aus und so. Und die kriegen jedes Jahr in der Reha. Bitte? Die kriegen jedes Jahr in der Reha, jedes Jahr. Die fahren jedes Jahr in diese Spezial-Reha-Klinik. Mhm. Und bei mir haben die Besetz abgelehnt. Das habe ich jetzt nicht akustisch nicht verstanden. Die fahren in eine Spezialklinik? Ja, genau, in der Reha-Klinik, wo ich vorher war, 2013. Und das ist abgelehnt worden? Das ist bei dir abgelehnt worden, oder wie? Ja, ach so. Genau. Also, worauf ich hinaus will, ist, je mehr du Kontakt hast zu anderen, die das auch haben, desto eher kannst du dich ja auch so mental, seelisch darauf einstellen, wie sich die Krankheit entwickelt. Mhm. Ich meine, wenn das wirklich nicht abzuwenden ist, dann musst du ja auch so Strategien finden, dass du es akzeptierst und dass du dann auch, wenn du im Rollstuhl sitzt, dass du dann auch noch ein gutes Leben führst, wie viele andere Menschen auch, die im Rollstuhl sitzen. Das müsste ja das Ziel sein, dass du also quasi dass du dich betreuen lässt durch andere auf dem Weg dorthin. Ja, klar, aber Jürgen, ganz ehrlich, ich werde 32 Jahre dieses Jahr. Mhm. Weißt du, und das ist meine Angst. Ich verstehe das sehr gut. Ich habe schon genug mitgemacht. Mhm. Ich verstehe das. Ich hab keinen Kontakt mehr zu meiner Familie mehr. Großartig mehr. Entschuldigung. Hast du Freunde um dich herum? Ja, ich habe Freunde, ja. Mhm. Also, ich hab Freunde. Ein einsamer Mann bist du nicht. Nein, du unterstützt mich schon. Mhm. Weißt du, Patrick, also du hast alles Verständnis der Welt von mir, natürlich, was für eine Frage auch, dass das eine sehr schwierige Situation ist. Mhm. Aber wenn das so wirklich ist, wie du es gerade geschildert hast, dass da kein Weg dran vorbeigeht, was meinst du, wie viele Menschen, die auch hier bei mir schon angerufen haben, die im Rollstuhl sitzen und die ein gutes und schönes Leben führen? Deswegen sage ich, du musst etwas finden, dass du die Angst verlierst und dass dich jemand dahin führt auf diesem Weg. Okay. Ja, ich kenne jemanden, Freund von mir, der heißt André. Mhm. Der hat auch die gleiche Krankheit wie ich auch. Mhm. Und bei denen hat die Blutwäsche geholfen. Die was? Eine Blutwäsche, Blutaustausch. Ja, gut. Genau. Und bei mir hilft das nicht. Mhm. Ne, ich weiß nicht warum. Patrick, aber bei mir hilft das nicht, ja. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen im Hintergrund schlau machen, was wir dir empfehlen können, was wir dir anbieten können. Mhm. Ich finde einfach, dass du Unterstützung brauchst. Das ist auf jeden Fall das A und O. Ja, ich will noch zwei Sachen sagen. Du machst eine mega geile Show, machst du, Jürgen, ganz ehrlich. Dankeschön. Und kann ich mal mit den Psychologen sprechen darüber? Geht das? Auf jeden Fall, deswegen sagte ich schon, wir rufen dich gleich an. Die Magdalena, das ist die Psychologin, die ruft dich zurück. Okay? Okay, Asghar, vielen Dank. Sehr gerne, Patrick. Du legst auf, wir melden uns. Okay, danke dir. Tschüss. Okay, tschüss, danke. Ciao, ciao. Hier ist Thomas. Thomas ist 45. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Thomas. Ich rufe eigentlich an, weil ich, seit ich damals einen Suizidversuch hatte, die Begabung habe, mit Engeln zu reden. Ach. Hört sich jetzt für dich ein bisschen furchtbar an, oder? Nein, nicht furchtbar, überhaupt nicht. Mal langsam, wann hattest du diesen Suizidversuch? Den habe ich vor circa 20 Jahren gehabt. Warum? Und das war eine harte Zeit bis jetzt, dass ich selber mir das eingestehen kann, dass diese Begabung da ist. Warum wolltest du dir damals das Leben nehmen? Aus Liebe. Aus unglücklicher Liebe wahrscheinlich. Ja, ja, unglücklich, verletzter Stolz. Und es war ein Versuch? Was hast du genau gemacht? Tabletten geschluckt an einem Ort, an einer kleinen Kapelle war das. Mhm. Und seitdem fing eigentlich danach das neue Leben an, sag ich immer. Ach, du hast draußen die Tabletten genommen? Im Freien, an einer Kapelle? Ja. Am Tage? Nee, abends. Hast die Tabletten geschluckt? Hast du mitgenommen dahin? Frag mich jetzt bitte nicht, wie das bis heute da ist, dass ich noch hier bin, aber... Irgendjemand hat dich da gefunden? Nee, ich bin irgendwie, muss ich noch selber irgendwie gelaufen sein oder so, aber ich weiß es nicht mehr wie. Also du musst gelaufen sein. Wohin bist du gelaufen? Ich bin dann zum Elternhaus gelaufen. Ach so. Ja. Und Da hat man dich dann... Da wurde dann praktisch dann erste Hilfe geleistet. So, und seit diesem Erlebnis... Seit diesem Zeitpunkt ist praktisch, ging es bei mir so, dass ich seitdem immer wieder diesen Kontakt hatte mit denen. Beschreib mir mal den Kontakt. Der Kontakt ist eigentlich, man kann nicht sagen, man hört die in den Ohren, sondern ist irgendwie aus dem Mittelpunkt vom Gehirn. Also die erscheinen dir nicht wahrhaftig im Raum, sondern du hast die eher man im Kopf. Hört. Also man kommuniziert über so eine Art Wellen. Das ist eine Welle, die durch den Körper geht. Die Aura zum Beispiel von den Menschen sehe ich seitdem. wenn ich dich jetzt im Fernsehen ansehe, da sehe ich deine Aura sogar. Ach so, das siehst du schon mit bloßen Augen? Das sehe ich mit bloßen die, Augen. Die Engel quasi siehst du nur, empfindest du nur geistig? Die Engel, die werden geistig empfunden und teilweise sieht man sie auch manchmal. Sagen die auch was zu dir? Ja, was immer dann, wenn ich anderen Menschen helfen soll. Was sagen die denn dann zum Beispiel, wie du anderen Menschen helfen sollst? Zum Beispiel, wenn ein Mensch, zum Beispiel der letzte Fall, den ich hatte, das war bei meiner Mutter gewesen, die lag im Sterben. Und ich habe sie begleitet bis ins Jenseits. Das hört sich jetzt ganz krass an, aber es ist wirklich die Wahrheit. Du hast sie begleitet bis ins Jenseits? Das heißt, du warst... Ich war dabei und ich habe das, was die Engel mir befohlen haben, ihr gesagt. Und dann ist es praktisch so gegangen, dass sie danach auch gestorben ist. Ich wusste ganz genau die Uhrzeit, wann sie sterben wird. Ich wusste ganz genau, was danach passiert. Aber ich war nicht körperlich mehr anwesend bei meiner Mutter, sondern ich musste in einen anderen Raum reingehen. Und da habe ich sie dann getroffen. Warst du im Jenseits? Ich war auch mal im Jenseits, ja. Wie sieht es da aus? Das sieht so schön aus, dass man am liebsten da bleiben würde. Mhm. Warum leben die Menschen überhaupt, wenn es da so schön ist? Die Menschen leben, natürlich leben die, jeder Mensch lebt weiter. Nee, nur warum leben die Menschen überhaupt hier, wenn es da so schön ist? Ganz einfach, weil wir hier in der größten Schule sind, die es gibt. Was sollen wir denn hier lernen? Das Allerwichtigste, was wir Menschen alle lernen sollen, ist Liebe. Mhm. Liebe in jeder Art und Weise. Man muss sich das so vorstellen, dass die Liebe so viele Facetten hat, wie es Farben im Regenbogen gibt. Auch die Mischfarben. Ich glaube noch mehr, weil die Regenbogenfarben sind ja nun sehr menschlich. Ja, aber die Regenbogenfarben haben ja auch Mischfarben. Es gibt ja nicht nur Rot, Grün, Gelb und Blau, sondern auch diese ganzen anderen Schattierungen dabei. Du hast gerade gesagt, du siehst mich im Fernsehen und siehst meine Aura. Ja. Wie sieht denn so eine Aura aus? Oder meine aus? Beschreib mir die mal. Bei dir ist es jetzt so ungefähr 15 Zentimeter über deinem Kopf. Nur über dem Kopf oder auch an den Armen? Und an den Armen ist ein bisschen dünner, aber du hast schon eine gute Aura. 15 Zentimeter über dem Kopf und welche Farbe hat die Aura? Ich sehe sie nur in schwarz-weiß. Was sagt denn die Aura über einen Menschen aus? Die Aura ist eigentlich das Spiegelbild vom Menschen. Mhm. Lebende Menschen haben sie, gestorbene Menschen haben sie nicht mehr. Mhm. Wie sieht denn die Aura eines Menschen aus, der ein schlechter Mensch ist? Ganz ehrlich? Naja, wir unterhalten uns hier offen. Ja gut, ganz ehrlich. Ich bin jetzt, also ein schlechter Mensch... Wenn man jetzt zum Beispiel, ohne jetzt, ich versuche nie Menschen zu bewerten, ja, das sollte man nicht. Mhm. Sondern jeder Mensch ist irgendwo in einer Entwicklung auf dieser Erde. Mhm. Wir alle sind in einem Entwicklungsstadium und wir brauchen, so wie wir Menschen sagen, die positiven Menschen und wir brauchen auch die negativen Menschen. Okay. Die negativen Menschen brauchen wir dafür, damit man das Positive erkennen kann. Wir vergessen nicht die Frage. Wie sieht die Aura eines schlechten Menschen aus? Ein schlechter Mensch hat eine dunkle Aura. Eine dunkle Aura? Ja, oh Gott. Und ich habe auch schwarz-weiß, hast du gerade gesagt. Ja, schwarz-weiß ist das, was ich sehen kann. Aber das Dunkle ist, wenn man muss sich das so vorstellen wie so ein Schweizer Käse nachher. Beim schlechten Menschen. Wie ein Schweizer Käse? Ja, überall Löcher drin. Ah, ja. Und... die wird dann angegriffen. Ich sag mal, jedes Baby, was geboren wird, hat eine reine Aura. Die sind alle strahlend. Mhm. So, und wenn man dann hingeht, die erste Lüge sagt in sein Leben oder so, dann fängt es schon an, dass diese Strukturen sich da drinnen bilden. So, jetzt lebst du ja in einem regelrechten Kosmos, wie du die Welt wahrnimmst, in einem ungewöhnlichen Kosmos, den wir gar nicht so... Das ist für viele Außenstehende wahnsinnig ungewöhnlich. Ja, ja, das stimmt. Und ich habe auch schon öfters mal gedacht, wenn ich das erzähle oder so, ob das positiv ist. aber es... Ach Gott, weißt du, wenn du sagst, dass du als das größtes Gebot des menschlichen Lebens siehst, dass man lieben soll, finde ich das eine tolle Aussage. Das ist eigentlich... Das sagen ja alle großen Religionen auch. Ja, insofern, aber das ist ja der Punkt. Alle Religionen, ob es jetzt Christentum ist, muslimische Religion ist, Buddhismus ist, ja, warum hat Gott denn die Religionen alle irgendwo mit erschaffen? Ja, warum? Es geht doch darum, dass es in gewisser Weise er uns eine Aufgabe gegeben hat damit. Ja. Und diese Aufgabe ist, wir sollen lernen, zusammen alles zu fassen. Was machst du vom Beruf, Thomas? Das möchte ich jetzt hier am Fernsehen nicht nennen, okay. aber ich du hast auch Fall Arbeiter. Ja, und du hast auch einen ganz normalen Beruf. Ich hab einen normalen Beruf, ich habe Kinder, eine normale Familie. Ja. Redest du mit also in deinem Beruf zum Beispiel mit den Arbeitskollegen über deine, ich nenne es mal Gabe? Bei wenigen ja. Weil viele würden wahrscheinlich sagen, der hat sie nicht mehr alle, ganz genau. Auch, das ist auch eine Aussage, die trifft man auch zu, aber... Und ist es auch so, dass du manchmal Menschen helfen kannst? Ich helfe Menschen damit. Aber die müssen dann gezielt zu dir kommen, oder wie geht's? Nein, das sind Menschen zum Beispiel wie du jetzt im Fernsehen. Mhm. Ich rufe ja nicht umsonst an. Ja, verstehe ich jetzt nicht. Wie willst du mir helfen oder denen helfen? Nein, ich habe auch eine Nachricht an dich und diese Nachricht heißt, dass du oder vielmehr, dass die da oben, ich sag's mal ganz vorsichtig ausgedrückt, die da oben sehr stolz auf dich sind. Oh. Deine Arbeit, die du leistest, seit all diesen Jahren, ja, wird da oben sehr hoch angerechnet. Das freut mich natürlich sehr und ich danke dir für die Worte. Das ist eine Nachricht und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich hier durchgekommen bin am Telefon. Mhm. Was soll ich dir sagen? Thomas, vielen Dank. Jetzt machst du mich etwas verlegen. Und, nein, du nicht verlegen. Nimm es einfach als eine Nachricht an, die nicht jeder Mensch erhalten wird. Eine Frage gestatte mir noch an dich zu stellen. Ja. Hast du Angst vor dem Tod? Nein. Ganz, ganz entschiedenes Nein? Nein. Ich weiß, dass ich weiterleben werde. Und dass nichts Schlimmes dann kommen wird? Nein. Der Tod ist die Erlösung vom Leben. Mhm. Man kann sagen, es ist wie ein Schmetterling. Wir haben unsere Raupenstatus im Moment und eines Tages wird sich der entfalten. Ich weiß ganz genau, wie das abläuft mit dem Sterben, mit die ganzen Prozesse, die danach kommen. Okay, mit diesem poetischen Bild beenden wir das. Thomas, die Sendung ist gleich vorbei. Vielen Dank an dich und dir alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss, Thomas. Ciao. Mach weiter so. So, mein Lieben, ich will mich ganz schnell noch bei einem Kollegen bedanken, der uns heute verlässt nach 9 Jahren WDR-Tätigkeit und 6 Jahre hat er uns auch begleitet hier in der Sendung, nämlich den Kollegen in der Technik, Moritz Güldenring. Wir wünschen alles Gute, es war eine tolle Zeit mit dir, war ein toller Arbeitskollege und toi, toi, toi für die Zukunft. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder nächste Woche in der Nacht vom Montag auf Dienstag mit einer freien Themennacht. Macht's gut. Ciao, ciao.